schön mit den Ohren in der Mütze. Feiern wir heute im Schnee und am Abend in den Hütten hüpfen, bis der Tag beginnt. Weil die Häschen auf der Piste die müde sind. Abfahrt! Komm, bau mit mir den Schneemann mit einer Möhre im Gesicht. Komm, wir spielen heute Schneeballschlacht. Mal schauen, und am Abend in der Hütte, da geht es richtig los.